Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. In Kornwestheim bei Stuttgart treffen sich an diesem Wochenende die deutschsprachigen Wikipedia-Autoren. Und diesmal ist es eine etwas größere Veranstaltung geworden als in früheren Jahren, denn in diesem Jahr ist nicht nur der harte Kern der Artikelschreiber zur Wikicon 2016 eingeladen, sondern auch die Wikipedia-Leser selbst. Mein Kollege Achim Killer war auch bei der Wikicon und sitzt nun in Stuttgart beim SWR im Studio. Achim, worüber wurde denn zurzeit diskutiert in Kornwestheim? Über das Gleiche wie im letzten Jahr in Dresden, Manfred. Über das Gleiche, nicht über dasselbe. Drei Themen sind es ja, die seit Jahren die Diskussion bestimmen, in verschiedenen Formen und aus unterschiedlichen konkreten Anlässen. Es gibt jeweils neue Technologien, die eingeführt werden. Die machen manchmal Probleme, manchmal auch nicht. Immer droht der freien Enzyklopädie irgendwelche Ärger mit dem Urheberrecht. Und ein Problem der Wikipedianer ist auch, dass sie eigentlich zu wenige sind für so ein gewaltiges Projekt. Es sind ja allein in der deutschen Ausgabe 2 Millionen Artikel, die gepflegt werden wollen. Sie haben ein paar Probleme genannt. Welches ist das größte? Eindeutig letzteres. Deswegen auch die Öffnung der Veranstaltung für die Öffentlichkeit. Forum Freies Wissen nennt sich das. Und für die Gruppe der Jung-Wikipedianer, das sind die 14- bis 18-jährigen Autoren, da gibt es ein eigenes Programm. Es wird also um Autoren und um Nachwuchs geworben. Mir haben zwei Jung-Wikipedianer erzählt, was sie motiviert mitzumachen. Also ich war in Brüssel im Urlaub und da ich mich so für Straßenbahn interessiere, habe ich dann ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen und dann halt gemerkt, dass da richtig viele Sachen gefehlt haben und dann ein bisschen was ergänzt. Und dann hat man in anderen Städten, wo man dann später mal im Urlaub war, wieder was gefunden, wo was fehlt. Und so hat man dann das Thema gefunden. Also ich schreibe immer so über Straßenbahnen, neue Linien, neue Fahrzeuge und sowas alles. Also ich bin durch meinen Vater zu Wikipedia gekommen. Und zwar ist er auch Autor und er hat mir von einem Projekt damals erzählt, was ganz interessant klang. Das war ein Fotoprojekt im Landtag von Schwerin. Und dann habe ich da mal mitgemacht und es hat mir gut gefallen und bin dann auch zum Schreiben gekommen. Und seitdem bin ich bei Wikipedia. Ja, so kann es gehen, Achim. Schon ist man Wikipedianerin oder Wikipedianer. Das hört sich ja eigentlich vielversprechend an, oder? Schon. Aber die, die frustriert sind, die gehen ja gar nicht erst hin zur Wikicon. Und die, die sich aus der Community zurückziehen, das sind derzeit wohl mehr als die, die neu dazukommen. 2 Millionen Artikel pflegen, erweitern und neue schreiben, das wird im Wesentlichen von 6.000 Autoren erledigt. Tendenz fallend. Woran liegt das? Was meinen Sie? Mir hat das Lukas Metzger erzählt. Sehr aktiver Wikipedianer, der auch im Präsidium des Trägervereins der Wikimedia e.V. sitzt, der hat es ja sehr anschaulich formuliert. Wikipedia ist ein Projekt, bei dem es um Wissen geht. Und natürlich versammeln sich da auch die Besserwisser. Und Wissen ist besser als der jeweils andere. Und darüber hinaus handelt es sich bei Wikipedia natürlich auch um eine anonyme Online-Community. Und damit sind wir mit dem Problem nicht alleine. Das hat jede Community im gesamten Netz. Wenn die Menschen anonym im Internet aufeinandertreffen, dann wird der Umgangston leider sehr schnell rau. Ja, und genau das macht halt ein Online-Lexikon aus. Es geht um Wissen und steht online im Netz. Der belehrende, besserwisserische Ton mancher Wikipedianer, das scheint mir wirklich das größte Problem dieses Projekts zu sein. Ein spannendes Thema, aber trotzdem, Achim, kommen wir zur Technik, zur Informationstechnik, die ja auch was mit Wikipedia zu tun hat. Die erhöht auch mitunter die Produktivität eben halt von Lexikonautoren. Wikidata beispielsweise ist ja ein großes Wikipedia-Projekt aus der jüngsten Vergangenheit, eine einheitliche Datenbank für die verschiedenen nationalen Ausgaben. Gibt es da was Neues, das vergleichbar wäre? Nee, einige Communities lassen Bots schreiben. Die Schweden beispielsweise, die schwedische Ausgabe umfasst erstaunlich viele Artikel und die meisten stammen von Bots. Das haben die deutschsprachigen Wikipedianer abgelehnt. Raimund Specking hat mir erklärt, warum. Der ist mit der Software befasst, die Wikipedia einsetzt. die deutschsprachige Wikipedia hat gesagt, oder die Community hat gesagt, nein, wir wollen das nicht, die Qualität reicht uns nicht aus, weil im Prinzip basieren Bot-basierte Artikel auf Daten. Ich kann einen Artikel schreiben, wir sind heute in Kornwestheim und das wäre dann, Kornwestheim ist eine Stadt im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland und hat 33.100 so viel Einwohner. Das wäre es aber auch so ungefähr. Vielleicht noch zwei, drei andere Daten kann man in eine natürliche Sprache bringen, aber das ist Information. Aber das Wissen, das enzyklopädische Wissen entsteht eben erst dadurch, dass ein Mensch dann auch die Literatur auswertet, dass der Mensch guckt, wie ist Kornwestheim entstanden? Wie alt ist Kornwestheim? Gab es hier irgendwelche Aufstände, Kriege? Wie hat das sich entwickelt? Wie hat die Wirtschaft sich entwickelt? Welche Abhängigkeiten bestehen zu Ludwigsburg? All diese Verflechtungen, die kann ein Bot, ein Programm nicht erfassen und nicht darstellen, deswegen ein Mensch. Also da sieht man halt wieder, wie eng die Grenzen sind, die Bots derzeit gezogen sind. Die funktionieren vielleicht im Marketing, bei Chats in sozialen Medien oder als Ersatz für ein User-Interface. Aber wenn es um was wirklich Anspruchsvolles geht, wie Wissen, da stoßen sie sehr schnell an ihre Grenzen. Es gibt übrigens noch eine andere Methode, um schnell Wikipedia-Seiten zu erstellen. Die wird von der deutschen Ausgabe allerdings auch nicht genutzt. So eine ohne viel Arbeit erstellte Seite besteht dann aus einer Art Datenbankauszug aus der angesprochenen Wikidata. Wikidata erstellt auf Wunsch für wenig gesprochene Sprachen sogenannte Platzhalterseiten. Das sind keine richtigen Artikel, das sind keine geschriebenen Sätze, sondern die Daten, die zu einem Objekt in Wikidata stehen, werden in eine tabellarische Form gebracht, eine übersichtliche Form, um wenigstens in der Sprache des jeweiligen Benutzers anzuzeigen, wann ist eine Person geboren, wo ist sie geboren, welchen Beruf übt sie aus oder in welchem Landkreis liegt eine Stadt. Sie haben ja, Achim, das Urheberrecht angesprochen. Da macht sich Wikipedia für die Panoramafreiheit stark, also für das Recht beispielsweise ein öffentliches Kunstwerk oder Bauwerk abzubilden. Wie sieht es damit aus? Also Gefahr für die Panoramafreiheit besteht derzeit wohl eher nicht. In den meisten Ländern darf man fotografieren, was öffentlich ist. Und die Bilder dann auch publizieren. Und darauf ist Wikipedia auch stark angewiesen. Es gibt Einschränkungen in einigen Ländern wie in Frankreich, andere wie Belgien haben sie jetzt eingeführt. Und eine EU-weite Regelung, die Panoramafreiheit einschränken würde, das war ja damals der Anlass für die große Wikipedia-Kampagne zugunsten der Panoramafreiheit, die steht derzeit nicht an. Also alles in Butter? Nee, es gibt jemanden Neuen, der ein geistiges Eigentumsrecht geltend zu machen versucht, das für die Wikipedia gefährlich werden kann. Da gibt es ja viele Reproduktionen von Gemälden drin. Der Künstler ist meist lange tot, das Urheberrecht abgelaufen. Viele digitale Fotos von Gemälden bekommt Wikipedia von Museen geliefert. Die freuen sich, wenn ihre Sammlung auch da ausgestellt wird. Manche Gemälde werden von Wikipedianern im Museum abgeknipst. Ja, das ist dann meist nicht so schön. Außerdem herrscht da oft Fotografierverbot. Deshalb werden manche Bilder auch aus Katalogen abfotografiert. Und da ist jetzt ein Mannheimer Museum der Ansicht, das geht nicht. Es dreht sich um ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das Richard Wagner zeigt. Der Maler ist tot, Wagner ist tot. Aber das Museum ist der Ansicht, dass das Gemälde nur von ihm gezeigt werden darf, weil es ein Museumsangestellter war, der es abfotografiert hat. Bei Wikipedia sieht man das natürlich anders. Wir sind der Auffassung, dass Reproduktionsfotografien urheberrechtlich gar nicht schutzfähig sind und dass wir deswegen diese Reproduktionsfotografien nutzen können, um zum Beispiel in der koreanischen Wikipedia den Wikipedia-Artikel über Richard Wagner zu illustrieren und damit Menschen auf der ganzen Welt deutsches Kulturgut näher zu bringen. Ja, der Wikipedianer, der das Bild hochgeladen hat, ist abgemahnt worden. Wikimedia ist abgemahnt worden. Es gab schon einen Prozess, den hat Wikimedia verloren. Das geht jetzt in die nächste Instanz. Das ist ein ganz großes Problem. Wikipedia würde anders aussehen ohne Gemälde fotografieren. Es ist halt einfach blöd, wenn man was über bildende Kunst erfahren will und sieht keine Bilder. Ist das existenzgefährdend für Wikipedia? Eher nicht. Fragen des geistigen Eigentums haben weder Linux noch Wikipedia jemals ernsthaft gefährdet. Größer ist da schon das Problem mit dem Autorenmangel. Achim Killer berichtete über die Wikicon dieses Wochenende in Kornwestheim bei Stuttgart. Vielen Dank.